Zeit steht still. Jede Sekunde staubt mich ein. Gefesselt und gehalten. Eine Ewigkeit ganz starr. Allein mit mir. Ein Blick aufs Telefon. Warum bist du nicht bei mir?